Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 941, an Schiller. Hier kommt auch das Rütli zurück, alles Lobes und Preises wert, der Gedanke, gleich eine Landesgemeinde zu konstituieren, ist fürtrefflich, sowohl der Würde wegen als der Breite, die es gewährt. Ich verlange sehr, das Übrige zu sehen, alles Gute zur Vollendung. Weimar am 18. Januar 1804. G.